Jetzt hörst du das zweite Gespräch. Hallo Carla. Du, morgen ist doch der Wandertag, oder? Nein, morgen haben wir ganz normal Unterricht. Der Wandertag ist am Freitag, also in 3 Tagen. Ach so. Also muss ich noch Hausaufgaben machen. Oh Mann. Ja, musst du. Und vergiss nicht, am Donnerstag schreiben wir einen Vokabeltest in Englisch. Ja, für den Test habe ich schon am Wochenende gelernt. Super. Sag mal, nimmst du am Freitag auch deinen Fotoapparat mit? Meiner ist kaputt. Auf jeden Fall. Fotos machen ist ja mein Hobby. Ich habe ja eine tolle Digitalkamera. Nagelneu. Aber jetzt muss ich erst für morgen lernen. Tschüss, Carla. Bis morgen, Timo. Du hörst das zweite Gespräch noch einmal. Markiere dann für die Sätze 10, 11 und 12 richtig oder falsch. Hallo Carla. Du, morgen ist doch der Wandertag, oder? Nein, morgen haben wir ganz normal Unterricht. Der Wandertag ist am Freitag, also in 3 Tagen. Ach so. Also muss ich noch Hausaufgaben machen. Oh Mann. Ja, musst du. Und vergiss nicht, am Donnerstag schreiben wir einen Vokabeltest in Englisch. Ja, für den Test habe ich schon am Wochenende gelernt. Super. Sag mal, nimmst du am Freitag auch deinen Fotoapparat mit? Meiner ist kaputt. Auf jeden Fall. Fotos machen ist ja mein Hobby. Ich habe ja eine tolle Digitalkamera. Nagelneu. Aber jetzt muss ich erst für morgen lernen. Tschüss, Carla. Bis morgen, Timo. Ende Test 9.